eine andere Frage noch. Sie haben gestern bekundet, dass Sie nicht Schreibmaschine schreiben können, nicht wissen, wie man ein Blatt Papier in eine Schreibmaschine einspannt. Ja. Ist es richtig? Ja, das ist richtig. Haben Sie in Ihrem Leben noch niemals mit einer Schreibmaschine geschrieben? Nein, meine Tochter hat mir einige Male gezeigt, aber ich kann es einfach nicht. Mit dem Blaupapier, ich weiß nicht, wie man es macht. Ja, man kann mit Schreibmaschine schreiben, auch ohne Blaupapier. So, ja, das ist richtig. Also ich weiß es nicht. Ich Ihre schreiben. Tochter hat Ihnen also mehrmals gezeigt, wie das Schreibmaschine schreibt? Ja, jetzt in letzter Zeit hat sie das gemacht, wenn wir die Maschine von Freund Kurbel von der anderen Mieterin reinholten und sie mir etwas schrieb, nicht wahr? Und dann sagt sie, schau mal, dort kannst du das auch und so mal so gezeigt. An sich, jeder, auch sehr primitive Mensch, kann, wenn ihm einmal gezeigt wird, wie Blatt Papier in eine Schreibmaschine eingespannt wird, dieses nachmachen. Ich brauchte aber nicht schreiben. Ich schreibe ja eine Schrift, die so schnell ist, dass ich gar nicht, ich schreibe ja auch so wenig. Ich brauche hier keine Schreibmaschine im Grunde. Ja, wussten Sie, wie ein Blatt Papier in die Schreibmaschine eingespannt wird? Ich weiß, dass man es oben reintut, in die Rolle. Mehr weiß. Und was muss man dann tun? Irgendwo drehen, ich weiß es nicht. Irgendwo muss man. Hat Ihre Tochter Ihnen nicht gezeigt, wo man drehen muss? Fräulein Povel hat die allerneueste Schreibmaschine und die ist derartig kompliziert. Ich kann es nicht, wirklich nicht, Herr Staatsanwalt. Ich habe mich auch ernsthaft nicht interessiert. Ich glaube, wenn ich mich ernsthaft interessiert hätte, würde ich schon gemacht hätte. Aber wenn jemand einmal es gezeigt hätte, wie das Blatt Papier auf der Walze herumgedreht wird, dann kann es auch der dümmste nachmachen. Und Sie wollen doch sicherlich nicht behaupten, dass Sie zu den dümmsten Menschen gehören. Nein, doch. Aber ich habe eine Aversion gerade gegen Schreibmaschine schreiben. Und gegen Stenografie und gegen so etwas. Was wäre das von? Bürotechnisch, ich weiß es nicht. Sonst sogar unangenehm vererbt auf meine Tochter. Sie auch nur mit Mühe dazu zu bewegen ist, mal etwas zu schreiben, einen Mietvertrag mit einem Untermieter oder so. Wenn Ihre Tochter Ihnen dies gezeigt hat, dann müssen Sie doch auch zugesehen haben. Ich glaube, dass ich dabei mehr meine Tochter beobachtet habe, sie das, was sie da alles tat und sagte, als dass ich ernsthaft zugehört habe. Wissen Sie, wie auf der Schreibmaschine überhaupt geschrieben wird? Ich weiß, dass Silvia, meine Tochter, mir erzählt hat, dass es ein Zehnfingersystem gibt. Ja, man braucht nicht mit 10 Fingern schreiben, man kann auch mit 2 Fingern schreiben. Man kann auch sogar mit einem Finger schreiben. Zweifellos. Ich schreibe aber nicht Schreibmaschine. Und habe auch nie geschrieben. Haben Sie in Ihrem Leben noch niemals den Tasten an der Schreibmaschine gedrückt? Nie. Ein Buchstaben auf dem Blatt Papier? Nein. Haben Sie niemals einen Brief an eine Versicherung geschrieben in der Schreibmaschine? Das ist mit der Frau, das ist eine fromme Lüge gewesen, die hat Herr Dr. Braun geschrieben. An Herrn Kramer. Und da hat er den Zusatz geschrieben, ich versichere hiermit, dass die Schreiberin des Briefes, dass ich das wäre. Da haben wir oben einen Jux gemacht, ja, weil er mich auch dazu bringen wollte, also auch Sie, noch Schreibmaschine zu schreiben. Sie geben an, dass die Bemerkung auf dem Brief an die Versicherung, den Brief haben Sie geschrieben? Nein, nichts geschrieben. Den ganzen Brief nicht. Eine Lüge des Dr. Kramer. Ja, ein Witz praktisch, also fromme Lüge. Der schrieb wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell. Warum schreibt er dann dort unten, dass den Brief Sie geschrieben haben? Ja, weil er einen Scherz mit Herrn Kramer haben wollte, vermutlich. Er ist ja unverständlich, so etwas. Herr Dr. Braun ist sehr vieles unverständlich. Seine Art von Humor habe ich nie verstanden. Erfinden Sie es nicht auch etwas eigenartig? Immer wenn ich Ihnen eine Zeugenaussage gleichgültig welche vorhalte, die eventuell gegen Sie sprechen könnte, dann sind Sie der Ansicht, der betreffende Schwindel. Nein, es ist ja, mein Gott, es ist ja kein Schwindel in dem Falle. Es war so, dass Dr. Braun mich auch zu dieser Arbeit hinzuziehen wollte. Er verlangte ja Unglaubliches von mir. Ich musste nicht nur kochen und putzen, ich pflanzte, ich mauerte mit, ich war überhaupt Mädchen für alles, nicht wahr? Nun sollte ich auch noch schreiben. Also das war mir zu viel, nicht? Und ich lernte stundenlang Spanisch mit ihm und nun auch nach Schreibmaschine. Ich habe immer gesagt, das beherrscht er ja nicht. sollte er doch das nichts machen. Sie haben darauf angegeben, dass Sie stundenlang Spanisch gelernt haben. Mit ihm, wie weit sind Ihre Kenntnisse im Spanischen fortgeschritten? So, dass ich mich in Spanien unterhalten konnte, im Gegensatz zu Dr. Braun. Konnte Dr. Braun sich nicht unterhalten? Er sprach ein verlendetes Spanisch, er konnte es nicht aussprechen. Er wusste 6, 7 Begriffe für ein Wort zu sagen. Und während ich in der Lage war, mich mit den Leuten gut zu verständigen, manchmal mit Händen und Füßen, aber es ging. Wenn Sie sich mit Händen und Füßen verständigt haben, so sind dazu spanische Worte ja nicht mehr vorteilhaft. Nein, also es wurde immer besser. Nicht? Ich war 7 Mal da und hinterher ging es sehr gut. Erstaunlich gut sogar. Ich habe zu Hause immer Vokabeln gelernt und unregelmäßige Verben. Haben Sie sich mit dem Herrn Jasmin mehrmals Spanisch unterhalten? Jasmin, meinen Sie? Ah, Jasmin, nicht Jasmin. Ja. Sprach der gut Deutsch? Das ist ja ein Deutscher, das sind ja Frankfurter. Ja. Kennen Sie auch einen Dr. Schmitz in Barcelona? Nein. Die sind mir nicht bekannt. Nein. Wann war Herr Jasmin letztmals in Deutschland? Gesehen habe ich ihn letztmals Mitte Dezember 1958. Zu einer späteren Zeit waren. Dann hat er noch später den Wagen gebracht, glaube ich. Oder war das der gleiche Termin? Nein, ich glaube, es war der gleiche Termin. Er ist dann mit dem Zug zurückgefahren. Da hat er den Wagen von Dr. Braun über die Grenze gebracht. Das hat er irgendwie fertig bekommen. Ohne Ausweis und ohne alles Mögliche. Welchen Wagen Dr. Braun hat er über die Grenze gebracht? Den Mercedes 220, mit dem wir in Spanien waren und der vollkommen kaputt war. Der hat in Barcelona eine Reparatur bekommen, im Mercedes-Werk von 2000 Mark, glaube ich. Und die Spanier geben an sich die Wagen nicht wieder heraus, nur an den Wageninhaber. Aber Jasmin hat es fertiggebracht, ihn auch so über die spanische Grenze zu bringen. Also seit Mitte Dezember 1958 war Jasmin nicht mehr. Habe ich ihn nicht mehr in Deutschland gesehen? Haben Sie in der Folgezeit mit mehreren Ausländern gesprochen und haben Sie sich mit ihnen getroffen? Mit welchen Ausländern? Mit keinem deutschen Staatsangehörigen. Nein. Sie haben sich im Jahr 1959 mit keinem getroffen und sind mit niemandem zusammengekommen, der nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Das ist natürlich eine ganz große Frage, die man vielleicht. Also ich kann mich an keinen Menschen erinnern, auf alle Fälle. Also besteht die Möglichkeit, dass Sie mit ausländischen Staatsangehörigen zusammen waren? Vielleicht durch die Schellingstraße, der Schwellingstraße. Schellingstraße, da wohnt ein, der Mann ist Schweizer. Der Hildebrand. Ja. Der wohnt da seit. Seit wann wohnt dieser da? 3 Jahre etwa. Seit 3 Jahren. War diese Wohnung nicht mal von anderen gewohnt? Ja, war vorher von anderen gewohnt. Von wem? Von einer Frau, die hat Dr. Braun rausgeschmissen, mir geholfen. Die zahlte nicht und die hatte dann Männer. War irgendeine Wohnung, die Sie vermietet haben, auch einer von Studenten gewohnt? Dieser Herr Hildebrand ist Student. Also der jetzt dort wohnt? Ja, der ist Student. Wohnt er allein oder mit einem anderen da? Der hat vorübergehend mit einem Koblenzer zusammen gewohnt, mit einem, wie er heißt, weiß ich jetzt nicht, Richter, Manfred Richter. Haben Sie diese beiden, warte, ich bin auch ein Student? Ja, der hat Examen gemacht inzwischen. Ja. Mal in Ihre Wohnung eingeladen? Nein. Oder öfter eingeladen? Nein. Überhaupt nie? Herr Hildebrand ist mal an der Wohnung gewesen, um mich sprechen zu wollen, aus irgendwelchen Gründen, die Miete vorauszahlen wollte, weil er nach Hause fuhr. Hat es aber von der Kurbelose angenommen. Ich war nicht zu Hause. Haben Sie nicht mehr angerufen? Und aufgrund des Anrufs kamen dann die beiden? Bei mir? In meiner Wohnung in Kaubachstraße 40? Mhm. Nein. Und sind Sie hingegangen? Wir sind mal hingegangen. Fräulein Vogel war das. Fräulein Bonn. Sind hier vorbeigefahren. Und Fräulein, Freundin von Fräulein Bonn. Also Sie waren mal zur dritte oder zur vierte bei den beiden Studenten? Ja, ganz kurz für eine Stunde oder für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Um wie viel Uhr? Abends um 11. Ich weiß nicht, um was bei Ihnen. Also, wann war das ungefähr, in welcher Jahreszeit? War es in diesem Jahr? Oder? Nein, das war im Frühjahr, glaube ich. Im Frühjahr 1960? Ich glaube, es ist. Dann nur eine kurze Frage. Kennen Sie eine Familie Wünsch? Nein. Kennen Sie eine Familie Scheidler? Nein. Kennen Sie einen Dr. Stoiber? Ja. Was ist der? Das ist ein Röntgenarzt. Ja. Sind Sie mit dem irgendwie mal zusammengekommen? Das ist ein guter Bekannter von Dr. Braun und Dr. Braun lehnte ihn im Grunde zwar sehr ab. Schon deshalb, weil Dr. Stoiber mich sehr gerne sah. Herr Stoiber hat mir sehr den Hof gemacht, Fasching 1960. Kennen Sie eine Frau Leber? Nein. Kennen Sie einen Herrn Wenig, Kapitän zur CAW? Nein, aber das muss der Freund von Frau Klo gewesen sein. Kennen Sie einen Angestellten des Otto von Habsburg? Nein. Wissen Sie, wie der Bruder der Frau Klo heißt? Mein Bruder ist gestorben, hat er mir gesagt, und er hat, glaube ich, in Wien gelebt mit einer älteren Dame zusammen und die Dr. Braun dann lange Monate aufgenommen hat. Das war ein merkwürdiges Verhältnis zwischen dieser älteren Dame und dem. Kennen Sie einen Dr. Adler? Lorette Meyer. Kennen Sie einen Antonio Alsina? Ja, das ist der Verwalter des Grundstücks, den haben wir auserkoren. Man ist Friseur und gleichzeitig Immobilienhändler, 23 Jahre alt etwa. Stehen Sie mit diesen beiden in Verbindung? Ich habe dem Alsina ein paar Mal geschrieben, warum er nicht geantwortet hätte, weil er doch sagen soll, ob das vermietet ist und ob die Schäden endlich repariert sind. Welche Schäden? Die Dachschäden. Und wann haben Sie geschrieben? Ich habe zweimal noch dieses Jahr geschrieben. Auf Spanisch oder Deutsch? Einmal auf Deutsch, glaube ich, einmal auf Spanisch. Mit der Hand oder mit der Schreibmaschine? Das hat sie ja, das schreibt sie ja immer. Und wann haben Sie geschrieben? Das weiß ich nicht, die Durchschläge habe ich zu Hause bestimmt. Wann kam Ihre Tochter wieder von England zurück im vergangenen Jahr? Die meine Mutter 6 Wochen tot war, 27. Mai, 27. Anfang Juni. Anfang Juni 1960 kam Ihre Tochter aus England wieder zurück. Und wo hieß sie sich dann auch? In Bonn. In Bonn. Und blieben Sie auch in Bonn? Und wann kamen Sie wieder zurück? Also wann? Ende Juli. Juni. Ich kann es nicht genau sehen. Es steht im Tagebuch. Darf ich mal eben nachschauen? Ja, im Tagebuch, da wird da eine drinstehen darüber. Also, am 11. Juni waren wir zum Beispiel nach Ihrem Tagebuch in Otterbrunn. Ja, da bin ich gespannt, in Otterbrunn. Da war ich aber schon wieder hier. Darf ich mal sehen, was steht? Pfingsten. Hier, 7. Juni. Silvia reist 7 Uhr ein, nach London. Ich fuhr um 15 Uhr geladen. Am 7. Juni fuhr ich nach München. Am 7. Juni. Und dann war Silvia also noch in England. An irgendeinem Tag steht doch drin, dass Sie von Herrn Rechtsmann Karl Luchmann eingeladen waren. Bitte, ja. Ich danke Ihnen, Mandanten öfter mal einzuladen. Ich mache ja keinen Druck. Das habe ich nur gestern gemerkt. Ja. Mit Silvia in Bonn. Also bei mir zu Hause haben Sie dann, mit meiner Frau. Ja, das ist ein Abendessen. Ich habe das ja. Ja, Herr Rechtsanwalt ist ein ganz großartiger Koch. Ich werde den Gelegenheit betonen. Weiß Gott. Ein andermal haben Sie nach dem Notizbuch einen Rehrücken. Richtig, ja. Ja, Rehrücken ist einmalig. Nehmen können. Zusammenstellung, ich schließe sich ab. Ganz fantastisch. Ja. So, jetzt hier, Rückfahrt. Hier ist es. Silvia kam also erst am 18. Juli. Nach München. Glaube ich, hier Rückfahrt im Strömring. Ich kann es nicht genau, ich müsste alles lesen. Silvia in Bonn. War ja wiederholt in München. 6 Wochen lang, hier steht es. Silvia kam, ich weiß nicht, im Juli. Am 9. Juli. 9. Juli. Am 10. Juli sind wir nach. Silvia kam am 8. Juli aus London, steht hier, nicht 9. 8. Juli. Und am 10. in München wieder eingetroffen. Ja. In ihrer Wohnung wurden einige Briefe sichergestellt, die Sie in dem verschlossenen Umschlag dort befinden. Sind Sie bereit, dass wir den Umschlag öffnen? Bitte. Und zusammen durchbesprechen. Bitte, Herr Schatz, darf ich öffnen? Ja, bitte. Ja, das sind Interesse. Ich bin jetzt diese Abendung, weil ich muss erstmal helfen. Schauen Sie mal, was ich das habe. Das ist wohl Ihre Schrift. Und das ist etwas anscheinend von Herrn Arata. Das hat meine Tochter geschrieben. Ihre Tochter. Das ist das, was wir in Spanien festgestellt haben, als ich am vorigen Jahr. Wann sind im vergangenen Jahr in Spanien? Ende Dezember 60. Und was soll der Brief sein? Ach, das ist wegen das an Frau Geheimrat Vandenbosch, wegen der Erbgeschichte meiner Brüder. Wer hat das geschrieben? Das habe ich geschrieben. Okay. Ist das ein Durchschlag? Nein, das ist. Das ist der Brief auch abgegangen, oder? Den hat meine Tochter dann abgetippt. Ich schreibe so, das. Das ist etwas Aufgesetztes. Ich habe das Sie haben diesen Brief aufgesetzt. Und Silvia hat ihn abgeschrieben. Hat ihn abgeschrieben. Und Frau Geheimrat Vandenbosch hat den Brief. Wir haben keinen Sorgen, sondern da. Und Sie zu dem Brief da. Die Erbsache von Frau Brühe bearbeite ich auch nach dem Tod der Mutter. Ja, das ist auch nicht gesagt. Ich weiß, also mit den Kindern, mit den Geschwistern. Das habe ich auch Anschluss an Rodatus Besuch aufgeschrieben. Also, dann wollen wir erstmal nummerieren. Das bezeichnen wir also als Schreiben Nummer 1. Ich nummeriere jetzt mal. Das haben Sie geschrieben, ja? Das hat meine Tochter geschrieben. Ihre Tochter. Also, Schreiben Nummer 1 hat meine Tochter geschrieben. Es geht an mit Notar ablehnen und hört auf mit kein Liebesverhältnis bestand. Ich erlese es mal gar nicht durch, ich kenne das selbst nicht. Notar ablehnen, Papier vom Anwalt, warum dauert es so lange? Günther war da, um Testament zu holen. Wald abgeholzt. Spanien, wir waren in Spanien. Das hat meine Tochter alles aufgeschrieben, was sie dort erfahren hat. Dann Alsina, Doppelpunkt. Günther wohnte bei Katja mit Freundin, Kittel und Frau. Diebstahl angezeigt. Diebstahl fingiert, nicht? Diebstahl fingiert, ja. Dann Dr. Arthur. Da oben sollte ein Diebstahl stattgefunden haben und Herr Alsina behauptete, er sei fingiert. Ja, indessen waren drei Diebstähle. Indessen? Dreimal ist eingebrochen worden. Eigenartigerweise haben nur Schriftstücke entwendet. Ja, ich habe nichts damit zu tun. Wo hat denn Dr. Braun Schriftstücke da oben? Dort im Turmzimmer. Vielleicht. Am Rücken vielleicht. Im Turmzimmer? Da sind keine Schriftstücke drin. Waren da nicht Schriftstücke? Frau Meier hat die ganzen Akten in der, bei sich. Und die sollte ich ja an mich nehmen. Das war übrigens der Grund, weshalb ich an dem Montag. Montagabend hat er mir das am Telefon gesagt, so, Donnerstag komm, damit ich den Spanienakt an mich nehme. Nach Bonn nehme und alles schon abrüste, um dann über die Route Napoleon nach Spanien zu fahren. Also, Dr. Rathaus und Günther und Kittelberg, was haben Sie zu meinem. Was halten Sie von meinem Vater? Verfolgungswahn. Ja. Dann Jamin, Doppelpunkt, Günther, Kittel, Katja. Was halten Sie von meinem Vater? Michuppe. Ja, haben wir nichts gesagt. Also Silvia hat wirklich immer aufgeschrieben, was sie gehört hat. Ist der Frau Brüne hörig? Er hat Braun gefragt. Nur sich und seinem Geld hörig. Hat Jamin geantwortet. Dann Einheitswert 6.000 und ja. Frau 35.000. Das hat mir hat uns Jamin gesagt, anhand der Unterlagen. Dr. Adler und Frau Jamin wollen beide bestätigen, dass kein Liebesverhältnis bestand. Ja. Dann das Schreiben Nummer 2. Wer hat das geschrieben? Das habe ich geschrieben. Das heißt, Rodata sagt, Polizei hat Brief, Klammer Dr. Schmitz, nicht gefunden, sondern, was ist das? Waren. Sondern? Sondern Meier und Günther P. brachten ihn nach Fürstenfeldbruck. Wo war denn der Brief? Das sind also nur Gedanken, die ich mir nachher gemacht habe, nachdem Herr Rodatus bei mir Cognac getrunken hat. Dann Rodatus sagt, eine Tür sei verschlossen gewesen, die andere unverschlossen. Vogel sei in die Wohnung gegangen. Wie? Fragezeichen. Silvia sagt, Frau Meier hat ja die Schlüssel von Pöcking. Ist es nicht möglich, dass Frau mit den Schlüsseln, die Vogel. Sie... Frau ist Vogel. Frau, also das Vogel mit den Schlüsseln die Tür aufschloss und in der natürlichen Erregung vergaß, dass er schnell die Polizei holen wollte, die Tür zuerst wieder abzuschließen. Dann das Schreiben Nummer 3. Das handelt sich nur um die Auseinandersetzung mit ihren Brüder, ja. Das ist im Einzelnen die Doktorin, das gehöre vielleicht. Sie sagen aber, dass sie mit der Maschine geschickt wurde und ein Durchschlag für ihn noch zu Hause liegt, oder? Sie hat es geschrieben, ja. Auf der Schreibmaschine von Brüdern. Jedenfalls ist das Schreiben Nummer 3 von Ihnen geschrieben und ja. Soll als aufgesetztes Schreiben an wen sein? An Frau Heimat Vandenbosch und an... Vandenbosch. Vandenbosch. Vandenbosch. Klein. Van und den Klein. Für Vandenbosch. Ja. Und an eine... Wie nennt man das denn? Was ist denn? Fräulein Brüder, was ist die? Fürsorgerin. Eine Fürsorgerin ist der Brief gegangen. Mit gleichem Text? Ja, alles Durchschläge. Das sind Bekannte von meiner Mutter gewesen. Und dann eine Frau Kirchmann. Also da haben Sie dann Folgendes geschrieben, wollen wir doch mal schnell durchlesen, vielleicht gehen Sie da eben welche anderen Spruche, die verwertbar sind. Sie wenden sich an diese Leute mit einer Anfrage. Und zwar Folgendes. Ob sie sich erinnern, dass es mir zu seiner Zeit 1956 sehr schlecht ging, als meine Ehe mit Lothar Brüne zusammenbrach. Ich stand damals praktisch vor dem Nichts. Lothar Brüne hatte Schulden bis zu 80.000 DM. Und ich erhielt von einem Steuerfachmann, den Rat, meine beiden Brüder, um ein Darlehen von je 10.000 DM zu bitten, wobei ich mein zu erwartendes Erbe ihnen als Sicherheit bot. Es erfolgte eine Ablehnung ihrerseits, der Brüder beteiligt. Ja, ist ja klein. Bei meinem nächsten Besuch in Bonn unterrichtete ich meine Mutter von dem Vorfall und sie entschloss sich prompt, mir ihre persönlichen Ersparnisse in Höhe von 4.500 DM im Testament. Dann soll ich mal weiterhin. Soll ich mal eben lesen? Ja, wenn ich mir vielleicht. Auf der nächsten Seite wird es sein, die ich anfange. Höhe von 4.500 Mark im Testament vermerkte. Dann ist es ja 3. Das ist ja 3. 2, das muss es sein. In Höhe von 4.500 DM zu geben. Ich war so überglücklich über Ihre Güte und schrieb prompt meinen Dank auf eine kleine Karte und machte den Fehler, die 4.500 Mark als Darlehen zu bezeichnen. Mutter wollte das gar nicht und sagte, das Geld habe ich dir geschenkt. Ich habe meine gute Pension und nun die Genugtuung zu wissen, dir geholfen zu haben. Das ehrlich mich vor, das kann ich durchlesen. Aber diese kleine Karte werde ich deinen Brüdern unter die Nase halten. Ich kann es nicht lesen. Lesen Sie es bitte. Also es geht darum, sagte ich, dass Sie das Darlehen, das von Ihnen so bezeichnet wurde, als Geschenk haben wollten. Ja, ich habe es als Geschenk bekommen. Das wissen x Leute, haben mir alle die Menschen bestätigt. Alle. Nur meine reichen Brüder wollen das Darlehen angesehen haben. Also das kann warten, mal sehen, ob die sich nicht schämen werden. Und dabei blieb es. Bei meinem nächsten Besuch in Bonn lag schon die kleine Karte auf dem Tisch, als ich eintrat, und Mutter erledigte als erstes diese Angelegenheit. Sie sagte, durch diese Karte habe ich nun deine Brüder kennengelernt. Stell dir vor, beide haben von dir verlangt, dass ich diese Geldgabe im Testament vermerkte. Damit dies bei meinem Tod in Abzug gebracht würde. Was sagst du dazu? Aber ich habe deinen Brüdern erklärt, dass ich ein gemeinsames Testament mit Vater habe, und dass ich nicht ändern könne und wolle, und dass ich über ihre Einmischung in meine persönlichen Angelegenheiten, dass ich ihre Einmischung ablehne. Und selbst in der Lage sei zu entscheiden und dies als Bevormundung empfände. Weiterhin hat Mutter erklärt, sie könne mit ihrem ersparten Geld machen, was sie wolle. Sie könne Reisen davon machen oder nicht. Oder sie können oder sich dafür Hüte kaufen oder aber auch ihrer in Not geratenen Tochter helfen. Und zum das erste, was ich habe, das da. Und nun wollen wir diese Karte vernichten und nie mehr davon sprechen. Ende 59 besuchte ich meine Mutter mit Silvia, die sich für ein Jahr bei ihr verabschiedet, bei ihrer Omi verabschiedete. Weil sie nach England ging. Meine Mutter bat mich in ihrer. Soll ich es nochmal eben? Ich kann es, jetzt habe ich mich wieder erholt. Meine Mutter bat mich in ihrer Gegenwart einen Zettel zu schreiben, wobei ich das 1956 gegebene Geld als Schenkung bezeichnen musste. Mutter erregte sich sehr dabei, und ich fragte, ob sie dieser Differenzen mit den Brüdern bekommen hätte, worauf sie antwortete, frag mich nur nicht, Kind, was soll ich dir schwere Stunden machen? Ich bin glücklich, dass dir die Lumpien 4.500 Mark geholfen haben und dass es dir wieder besser geht. Und sie nahm den Zettel an sich. Am 27. Mai 60 starb meine Mutter. Ende 60 etwa wurde das Haus verkauft und nun behalten mir die Brüder die 4.500 Mark ein und 4% Zinsen bis zu Mutters Todestag einschließlich. Als ich den Brüdern mitteilte, dass ich die 4.500 Mark doch von Mutter geschenkt bekommen hätte, schrieben sie zurück, dass sie sich seinerzeit eine Fotokopie von der Karte hätten machen lassen, auf der ich selbst die Geldgabe als Darlehen bezeichnet hätte. Also meine Dummheit.